Oh wow, das sieht ja fast so aus, als hättest du das Bild so runtergeladen. Kaum zu glauben, dass du das selber so zusammengezimmert hast.